Die Probleme einiger Unternehmen könnten spätestens im Sommer ein existenzbedrohendes Ausmaß annehmen, heißt es in dem gemeinsamen Schreiben der Wirtschaftsverbände an die Kanzlerin. Schon auf der Hannover Messe mehrten sich die Anzeichen, dass es eng wird für viele Unternehmen, gerade in exportorientierten Branchen. Der Präsident des Verbands der Elektroindustrie ZVEI, Friedhelm Loh, machte zunächst die Kreditversicherer dafür verantwortlich. Wir stellen in der Industrie sehr stark fest, dass die Kreditversicherung bei vielen unserer Kunden eben aussteigen. Und das macht die Situation natürlich auf keinen Fall leichter, sondern zusätzlich schwieriger. Das heißt, viele Unternehmen liefern zunehmend ohne jegliche Kreditversicherung, weil wenn wir das nicht tun würden, die Umsätze noch weiter einknicken würden. Das heißt, wir sitzen auch hier ein Stückchen auf einem Pulverfass, von dem keiner weiß, wie viel in dem Pulverfass drin ist. Nur wenige Exporteure sind in der Lage, solche Risiken aus eigener Kraft zu tragen. Andere müssen dann auf Aufträge verzichten. Dass die Banken in der Krise höhere Anforderungen an die Vergabe von Krediten stellen, das wird von niemand bezweifelt. Banker, wie Deutsche Bankchef Josef Ackermann, stehen auch dazu. Man dürfe diese Situation aber nicht mit einer Kreditklemme verwechseln, behauptet Ackermann. Bis heute von einer Kreditklemme in Deutschland zu sprechen, ist absolut falsch und führt auch zu einer ganz gefährlichen Diskussion. Dass die Preise etwas anders geworden sind, wir müssen auch höhere Kosten bezahlen, und dass natürlich die Banken vielleicht etwas genauer nachfragen, das ist sicher richtig, das ist unsere Aufgabe, aber es gibt keine Kreditklemme in Deutschland. Das Angebot an Krediten sei grundsätzlich vorhanden, sagt auch der erfolgreiche Antennenhersteller Anton Kathrein. Es sei eben die Frage, zu welchen Bedingungen was finanziert werden müsse. Wir müssen bei sehr vielen Auslandsaktivitäten das Geld gleich mitbringen. Wir können also Projekte bekommen, wir können Aufträge bekommen, aber wir müssen die Finanzierung mitbekommen. Wobei die Kreditnehmer gute Adressen sind normalerweise. In der monatlichen Kreditumfrage des Münchner IFO-Instituts klagten Ende Mai vor allem die großen Industriebetriebe über Schwierigkeiten mit ihrer Hausbank. Mehr als die Hälfte der Großbetriebe im verarbeitenden Gewerbe beschwerten sich über eine restriktive Kreditvergabe ihrer Bank. Hannes Hesse, der Geschäftsführer des Maschinenbauverbands VDMA, sieht die Probleme dagegen eher bei kleineren Unternehmen. Generell wird von den Banken schärfer geprüft und werden Zinssenkungen der EZB zugunsten einer erhöhten Risikoprämie nicht weitergereicht, sondern auf diese Weise sogar konterkariert. Generell ist die Kreditvergabe im gesamten Euroraum im ersten Quartal so schwach gewachsen wie selten zuvor. Geschrumpft ist sie aber noch nicht. Die Frage, ob man das schon eine Kreditklemme nennen kann, lässt sich also nur im Einzelfall beantworten. Insgesamt haben die Banken erneut mehr Geld verliehen als je zuvor.